Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nicht noch ein Marvel-Podcast. Und heute reden wir über Captain America Civil War. Und da ich das immer nicht alleine machen will, sind meine zwei Kollegen wieder dabei. Hey, Jux. Hey. Hi. Wann war das letzte Mal, als ihr den gesehen habt? Zum ersten, ich glaube, das letzte Mal für euch vor ein paar Stunden, schätze ich mal. Ja. Und das letzte Mal wann? Das erste Mal wann? Ich weiß es gar nicht. Markus, haben wir den zusammen im Kino gesehen? Kann das sein? Wir haben den im Kino angeschaut. Also wir müssten beide das gleiche Terminchen haben, zum ersten Mal gucken. Das waren wir beide, ne? Wir beide haben den, glaube ich, im Kino. Das war, glaube ich, der erste Marvel, den wir gemeinsam im Kino angeguckt haben. Ja, ich habe heute auch mit der Schrecken festgestellt, dass der fast 10 Jahre alt ist. Ja. Oh, fuck. Nee, den ersten, den wir gemeinsam gesehen haben, war Guardians. Das weiß ich. Stimmt, aber dann war das auf jeden Fall, war auf jeden Fall auch einer der. Das war einer der Filme, wo wir ins Kino gegangen sind, das weiß ich noch. Ja, das ist, oh Gott, ist das lange her. Das war auf zuletzt jeden Fall da, wo wir dann regelmäßiger die Filme im Kino geguckt haben. Ja, zuletzt habe ich ihn gesehen vor, ich habe keine Ahnung, vor ein paar Wochen, glaube ich. Regie führten Anthony und Joe Russo, die auch schon bei Winter Soldier waren, sind natürlich für Arrested Development und Community verantwortlich. Darsteller sind ein Haufen bekannter Namen dabei. Chris Evans, Ari J, Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Anthony Mackie, Don Cheadle, Jeremy Renner, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Paul Rudd. Ja, dass dabei man den sind Film nicht wieder Avengers genannt hat, ist auch der größte Witz von allen. Ja, ohne Witz eigentlich. Er gilt ja eigentlich auch als Avengers 2.0. Ja, nur weil Thor und Hulk nicht dabei sind. Ja, die haben neu dabei sind... Und dabei sind Chadwick Boseman, rest in peace, als Black Panther, aber vorher bekannt als The Express, 21 Bridges, geiler Film, by the way, und Gods of Egypt. Dann Tom Holland als eine Figur, wo ich niemand damit gerechnet hat, dass er drin vorkommt, und zwar als Spider-Man. Da war der die ganzen Trailer aus, falls ihr euch noch daran erinnert. Mhm. Dieser Endtrailer. Der war vorher in The Impossible, How I Live Now und Wölfe, den kannte vorher kein Schwein. Daniel Brühl als Helmut Simo, der war. Helmut! Daniel Brühl ist ein unglaublich berühmter deutscher Schauspieler. Was? Helmut! Ich mag den Namen. Das Helmut! Klingt auch so richtig schön alten Mann. Helmut! Ja, Helmut Simo. Der war in Verbotene Liebe, Tatort, Goodbye Lenin, Cars und Krabat. Ich habe extra Krabat gesagt, weil Markus den Film nicht mag. Das ist auch die unrealistischste Mehlstaubexplosion überhaupt. Martin Freeman als Everett Ross. Martin Freeman ist halt Martin Freeman, den kennt auch so gut wie jeder Bilbo aus Beutlin, Sherlock. Ja. Sherlock, Bilbo Beutlin und so weiter und so fort. Marisa Tomei als Tante May. Die ist uns vorgekommen in My Fatter Winnie, Four Rooms, Crazy Stupid Hashtag Love not my Tante The Big May. Short. Ja, die wird auch immer jünger, Jesus Christ. Black Panther taucht zum ersten Mal auf in Fantastic Four 52 1966 und war zwischenzeitlich mit Susan Storm verheiratet. Ho, ho, ho. Helmut Simo war erstmals in Captain America 1968. 168 im Jahre 1973. Der Typ ist schlau, hat verlängertes Leben, ist ein Taktiker und der Film basiert extrem lose auf dem Comic. Ich habe den Comic hier, ich habe ihn auch neulich gelesen, der ist sehr lose auf dem Comic. Der Comic ist eigentlich Prügelei. Komplette Prügelei. Also Schlägerei ohne Ende bis zum Ja, es sind aber auch Anfang die X-Men mitunter mit dabei. Ja, ja, die X-Men sind dabei. Die Fantastic Four sind dabei. Da prügeln doch alle im Comic. Ja, ja. Gibt es da jemanden, der nicht dabei ist im Comic? Also von den bekannteren Helden? Es sind sehr viele Unbekannte dabei, aber auch ein Haufen Bekannter, die sie dadurch, aber auch die, bei solchen großen Aufcomics, also großen Comics, wo sehr viele Leute dabei sind, macht das Comic-Label immer dasselbe. Sie tötet die Unbekannten. Die killt die einfach. Das sind die, die irgendwo random mal aufgetaucht sind, die werden gekillt. Das passiert ständig in diesen Event-Comics. Ständig. Das ist in diesen Event-Comics einfach der Redshirt-Effekt. Ja, das total. Ist so. Ja, tatsächlich. Es passiert tatsächlich sehr oft, dass so random Nebencharaktere einfach gekillt werden und dann irgendwann mal wiederkommen oder auch für immer verschwinden. Erzeugt die aber Hauptleute halt irgendwann keine Spannung mehr, weil du liest das Ding und sagst, okay, dich habe ich noch nie gehört, du bist bestimmt bald tot. Das Problem ist auch mit solchen Event-Comics, da sind sehr viele Zwischencomics immer drin. Das heißt, während zum Beispiel das passiert in einem anderen Comic mit der und der Figur passiert das und das, das wiederum in diesen Comic einfließt. Das ist ein bisschen blöd. Die Event-Comics selber kannst du wunderbar lesen. Du bist bei manchen relativ verloren. Am schlimmsten ist es bei DC. Bei DC, die Event-Comics, ist es richtig schlimm. Weil da musst du tatsächlich die anderen Dinger lesen, sonst hast du keine Ahnung, warum zur Hölle ist zum Beispiel Supergirl hier. Was hat die hier verloren? Wieso ist die da? Aber das ist bei den Comics im DC-Universum genau das gleiche wie mit den DC-Serien. Da gibt es auch Event-Folgen und diese Event-Folgen kannst du nur gucken, wenn du alle Serien dieses Kanons geguckt hast. Ja, mir war das bei Flash, Supergirl und bei Arrow war das, glaube ich. Flash, ne? Supergirl, Arrow, The Legends of Tomorrow und irgendwen habe ich jetzt noch vergessen. Es waren fünf Helden, die da mit drin waren. Ja, ja, und das ist dann so alles durcheinander gewürfen. Ich so, ja, diese Folge geht weiter hier und da. Diese, fuck. Und die Serie musst du dann in der richtigen Reihenfolge gucken, damit du diese so Event-Dinger verstehst. Also, es ist so schlimm. Meins ist es nicht, solche Arten von Events, wo du alles... Aber das kann ich in Spielen auch schon nicht leiden. Naja, das stimmt, ja. Das ist dieses sogenannte Cross-Marketing. Der Kingdom Hearts-Effekt, wie ich ihn bezeichne. Das ist natürlich die schlimmere Variante davon, das ist allerdings wahr. Nein, Kingdom Hearts ist doch in sich total logisch und geschlossen. Ich verstehe dein Problem nicht, Markus. Wenn du alles kennst, dir alles angeschaut hast, ja. Ja, hast du nicht extra die exklusiven japanischen Handyspiele noch mitstudiert? Ich bitte dich. Ja, die man nicht mehr spielen kann, weil sie mittlerweile offline sind. Ja, du musst englische YouTuber, die dir auf Englisch das Japanisch versuchen zu übersetzen. es ist furchtbar. Starten wir mit dem Film. Wir starten am 16. Dezember 1991 irgendwo in einem Bunker. Einen Tag vor meinem Geburtstag. Finde ich gut. Finde ich super. Nur das Problem ist, was da passiert, finde ich nicht gut. Weil der olle Bucky wird nämlich neu gestartet. Das heißt, mit den randomsten Wörtern, die du hernehmen kannst. Naja, Bucky Windows wird erstmal runtergefahren, habe ich geschrieben. Ja. Und danach gibt es erstmal den ersten Gut-Punch des Films. Er drängt ein fremdes Auto von der Straße, tötet die Insassen und nimmt das blaue Kool-Aid mit. Genau. Und wer hat den Erfinder des blauen Kool-Aid getötet? Richtig. Wie kann er nur? Der böse Bucky. Er weiß ja nicht, dass es Bucky ist. Er ist ja der Winter Soldier. Yeah. Ich glaube, er wusste nur zu dem Zeitpunkt noch nicht mal, dass er Bucky ist. Er wusste einfach nur, ich sitze hier, werde umprogrammiert und gehe auf die Here I Go Killing again. Dann noch das B-Team auf der Suche nach Crossbow in Sokovia. Oder nach dem Angriff in Sokovia, das B-Team auf der Suche nach Crossbow. Crossbow war dieser Typ, der einer dieser Bodyguards, der da. Ja, der mit dem Captain im Fahrstuhl stand. Ja. Richtig, genau. Und Ramming Speed funktioniert immer. Ja. Ey, die Schläge, die der Captain da verteilt hat, meine Fresse. Jesus Christ, Captain im Anflug plus Autokick ist gleich out. Da merkst du erst, wie stark der Kerl ist, weil dieses Auto einfach zur Seite tritt. Das war jetzt, Captain auf Steroide. Jetzt, dem Film war es sehr wichtig zu zeigen, wie stark die Supersoldaten sind. Ja. Ist mir auch aufgefallen, auch später noch. Da komme ich später nochmal drauf. Aber du merkst halt einfach, die wollten unbedingt zeigen, wie krass die Supersoldaten sind. Aber ich fand auch sehr auffällig, es war noch krasser zu beobachten. Es ist schon wichtig, wie stark die Supersoldaten sind, aber noch wichtiger ist, wie viel stärker ist der Cap. Ja. Ja. Das ist der Wahnsinn. Vor allem der Kampf voll cool mit dem Schildwurf und so weiter, wie er durch das Fenster springt und vor allem, wie klein der Kerl sich machen kann hinter dem Schild, ist der Hammer. Mhm. Ja, den Rest von ihm kannst du nicht treffen, wenn er hinterm Schild ist. Das ist unmöglich. Nee, das ist, obwohl er so ein Muskelpaket ist. Also ich glaube, der kann seine Muskeln schrumpfen, während er hinter dem Schild ist. Man kann sich hinter diesen scheiß kleinen Schild verstecken. Nette Action, jeder zeigt, was er kann. Ja, Cap gegen Crossbow war auch ein cooler Fight. Und dann kommt der Crossbow-Selbstmord und Wandas Error. Ja, was hättest du sie denn machen sollen? Ja, was hättest du sie machen sollen? Hey, ich tue seine Explosion in ihn schließen und schmeiß ihn irgendwo hin. Sie hätte einfach nach Hause gehen können. Ja. Ich glaube, das wäre das Einzige, was sie wirklich hätte tun können, um der Situation zu entkommen. Ich meine, später gibt es eine Szene, was sie auch hätte machen können. Sie drückt Vision in den Boden runter. Das hättest du auch mit ihm machen können. Aber gut, okay. Von mir aus. Ja, es ist ja Teil der Story, dass sie ihre Kräfte da noch nicht unter Kontrolle hat. Ja, deswegen schleudert sie ihn auszusehen in ein Gebäude, was Bums macht und ein paar Leute tötet. Kann aber es passt ganz gut halt zum Charakter. Ja, wenn Crossbow da explodiert wäre, wäre erstens der Captain Matschepampe gewesen. Und ich glaube, es wären noch viel mehr Leute auf dem Boden gestorben als in dem Gebäude. Was es nicht besser macht, natürlich, tote Unschuldige sind tote Unschuldige. Aber es wären wahrscheinlich mehr gewesen, wenn er auf dem Boden explodiert wäre. Weil da standen ja unnötig viele Leute drumherum, die unbedingt zuschauen müssen, anstatt wegzulaufen. Aber das interessiert auch die Angehörigen der Opfer nicht, aber dazu kommen wir auch jetzt gleich wahrscheinlich dann dazu. Ja. Dann kommen wir zu einer der weirdesten Szenen. Der junge RDJ schaut komisch aus, Plastikface. Es verjüngte Gesichter sehen noch nie gut aus, finde ich. Ja, aber in der Szene war es schon arg Uncanny Valley. Es war schon sehr uncanny. Es war schon sehr schwierig. Aber da war ja die Technologie auch noch, fand ich, in den Kinderschuhen zu der Zeit. Ja, wenn es das heute machen würde, es deutlich besser aussehen, ja. Erinnert euch an die furchtbare Verjüngung in Tron Legacy? Oh Gott. Das war so furchtbar. Dieses wabernde Gesicht von Jeff Bridges. Das war doch nicht furchtbar, das war gute Comedy. Das ist ja bäh. Ich fand super, wie das Ding heißt auf Englisch, was er erfunden hat, Barf. Und auf Deutsch heißt es Senf. Ja. Auf Englisch einfach Barf, also bäh, kotzen. Was ja auch noch für einen späteren Film wichtig wird, dass es so genannt hat. Richtig, ha, genau, richtig. Tony fällt es schwer, Pepper zu wählen. Ja, und natürlich auf den Teleprompter. Wollte, glaube ich, zu dem Zeitpunkt glaube ich, in Verhandlungen, ob sie da auftaucht oder nicht. Dann kommt die Sokovia Guildtrip Lady. Hey, das ist mein Sohn. Du hast meinen Sohn umgebracht. Das ist so die Szene, die aber tatsächlich, finde ich, sehr realistisch ist. Angehörige sie denken realistisch. So. Das ist so typisch, damit muss ein Held umgehen können. Was wollen normale Passanten, denen du das Leben rettest, irgendwem die Schuld geben? Und vor allem, wenn der Böse nicht mehr da ist, wem kannst du dann die Schuld dafür geben, dass alles scheiße ist? Der Held, der den nicht retten konnte, ja. Richtig. Richtig, ja. Ich finde es auch sehr interessant, wie jumpy der gute Tony ist, als er das Foto zieht und er die Dings festhält. Ja, es ist immer noch dieses posttraumatische Stresssyndrom, was er immer noch vom Kampf in New York hat. Ja. Richtig, ja. Und natürlich, da er fast die Welt vernichtet hätte mit seinem Roboter. Vision faced durch die Wand, das war super. Die Tür war doch offen. Oh, sorry. Da hab ich gedacht, ich könnte durchgehen. Oh, sorry. Geh zurück und klopf und mach die Tür auf. Das ist aber gut. Es ist aber schön, dass auch interessant, dass auch mal der Damage gezeigt wird, den die anrichten. Ja, aber nochmal kurz zu dem Vision-Moment. Ich fand den sehr, sehr geil, wenn du den gerade in der heutigen Zeit mit KI und selbstlernend, das ist ein ideales Beispiel. Oh, ja, Entschuldigung. Und dann macht er es aber. Er lernt. Dann sagt er direkt, ja, ich gehe durch die Tür raus. Ja. Richtig, ja. Stimmt. Wie gesagt, es ist interessant zu sehen, durch dieses dass der Typ, dieser Colonel, dass er zeigt, das habt ihr angerichtet, das habt ihr angerichtet. Ja, der stellvertretende Präsident Ross. Ja, ja das ist die Szene da, wo sie doch dann mit dieser dicken Akte kommen. Ja, das Sokovia-Abkommen, richtig. Das habe ich mir tatsächlich notiert, das ist typisch Politiker. Ja, das ist so typisch. Okay, eigentlich haben sie uns permanent den Arsch gerettet, aber die Bevölkerung ist doof. Was muss ich tun, um wiedergewählt zu werden? Vorschriften! Ja, nimm es an oder geh in Rente. Ist so. Ja, nimm es an oder geh in Rente. Das ist so. Zu Scarlett Jets. Was ist, wenn ich nicht zustimme? Ja, dann gehen sie in Rente. Okay. Was ist es, wenn wir eine Entscheidung treffen, die ihnen nicht gefällt? Dann haben sie immer noch die Möglichkeit, in Rente zu gehen. Ja. Oh, hi, Daniel Brühl. So, Simo weiß dank Black Widow über den Winter Soldier Bescheid, weil er einen Haufen Zeug im Internet geleakt hat und er hat sich halt umgeschaut und hat halt herausgefunden, sie hat halt einfach den nächsten Superbösewicht geschaffen. Ja, richtig. Einen richtig klugen vor allem. Übrigens ein mieser Tod, den er diesen komischen Soldaten da bringt. Ja gut, der ist aber so ein blinder Heil-Hydra-Typ. Da hatte Simo auch völlig recht. Der hat ja gesagt, Das ist nur ihr Stolz. Sie gewinnen nichts, wenn sie jetzt den Mund halten. Ja. Weil Hydra ist sowieso so gut wie erledigt. Und das ist, nein, heil Hydra, ja, dann stirb halt. Aber das ist halt so ein fanatischer Anhänger. Ja. Ist halt leider so, richtig, ja. Diskussion der Avengers, ob sie einwilligen oder nicht, auf beiden Seiten sind gute Argumente. Das stimmt. Ja, aber tatsächlich das Totschlag... Also, ich fand's unschön, wie Tony sich erst rausgehalten hat und dann am Ende halt mit so einem Totschlagkiller kommt. Also er hat nicht argumentiert, sondern er hat gesagt, eigentlich gibt's doch gar keine Wahl. Hier, guck da den an, den wir getötet haben. Ja, ja, genau. Erinnerst du dich halt dieses... Hey, kennt ihr dieses Kind? Ja, das ist ein random Child. Also ich fand, es hat nicht ganz so gepasst, weil selbst wenn es mit seiner posttraumatischen Störung zu tun hat, dann hat er dafür aber nicht auffällig genug reagiert, weil er war ja sehr bedacht, sehr kühl in dem Moment und hat es einfach vorwurfsvoll rübergebracht. Ja. Ja, es ist ja war gut, halt dass er sich als Mensch Gedanken macht, aber es hat für mich in dem Moment nicht zu dem Charakter gepasst, für mich persönlich. Na, es war zu aufgezwungen, fand ich, ehrlich gesagt. Ja, und dann, aber da kommt die Szene, wo Black Widow auf einmal seiner Meinung ist, er so, hab ich mich gerade verhört? Ja. Und das ist so ein 180-Grad-Drehung, die eigentlich einen Moment drauf später passiert. Dann ist er wieder Tony. Ja. Jetzt auch noch die Beerdigung von Peggy. Jetzt ist sie dann auch gestorben. Oh. Übel. Oh, und ich möchte gern, dass seine Nichte über sie sagt. Seine Nichte. Meine erste Reaktion war damals, auch bei dir im Kino, wo ich zu dir gesagt habe, seine Nichte? Ihre Nichte? What? Ja, random Nichte ist random. Das ist nur, damit halt der Cap noch eine Maggie hat. Ja, was überhaupt nicht gepasst hat. Weil die dann 5 Minuten später im Film dann abknutscht, ja. Ja, ja, das ist furchtbar. Aber was ich in dem Moment auch unschön fand bei der Beerdigung, dass er aus diesem Beerdigungsmoment, der sehr schön war, dieser tief ergriffene Cap, und dann reißen sie ihn einmal raus, wieder zu dieser Entscheidungsthematik, die du davor hast. Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat ihm, aber du musst Kompromisse eingehen, wann immer du musst, außer du kannst es nicht, dann lass es sein. Ja. Das fand ich während der Beerdigung, während er am Trauern war, recht unpassend, dass er da den Entschluss fasst, ja, nee, eigentlich bin ich nicht einverstanden, was Tony gesagt hat, also bin ich raus. Ja, und dann ist halt so, ja. Hättest du auch nach der Beerdigung machen können. Oh, hi, Chadwick Boseman, rest in peace. Sein Vater ist super, ein Glück passiert dem nichts Schlimmes. Oh nein, ihm ist nichts Schlimmes passiert. Vor allem, wenn man Black Panther gesehen hat und den Charakter jetzt mehr kennt, dann hat der Tod von seinem Vater irgendwie viel mehr Impact, finde ich. Also ich war sehr viel ergriffener als das erste Mal, als ich es geschaut habe. Ich fand das diesmal so schlimm. Also ich muss ehrlich sagen, da habe ich ein Tränchen verdrückt. Ja, ich war auch ganz kurz davor. Ich habe es noch wegschnippen können, aber ich war auch ganz, ganz kurz davor. Nee, weil ich steh dazu, also seitdem ich Black Panther gesehen habe, also ich habe da ein Tränchen verdrückt, das hat mich echt gegriffen. Ja, verstehe ich auch. Ich war auch ganz, ganz, ganz kurz davor. Ich habe gerade noch die Luft wegschnappen können, damit es nicht passiert. Aber war auch ganz kurz davor, es aufzudrehen. Weil das ist von Chadwick so gut gespielt, weil du kennst ihn ja eigentlich noch gar nicht. Aber die Trauer, holy shit. Ja, und wenn du jetzt dann halt auch den Daddy noch kennst. Mhm. Oh. Ja gut, streng genommen ist er ja einfach nur Mufasa, aber trotzdem. Außer im Prinzip ja. Wenn man später dann Black Panther guckt, ist Black es Mufasa, Panther ist es ja eindeutig. Ist es ja streng genommen dann die Szene im Jenseits so, da ist ja die Erinnere-Dich-Szene. So. Ja. Streng genommen ist er eigentlich nur Mufasa, aber ich weine immer, wenn Mufasa stirbt, also drauf geschissen. Ist euch aufgefallen, in der deutschen Fassung hat Chadwick noch einen Akzent, irgendwann hat er ihn nicht mehr. Ja. Vor allem der Akzent, der klingt auch sehr komisch, also ich finde nicht, dass das so ein afrikanischer Akzent ist, das klingt sehr merkwürdig. Ich finde ihn klischeehaft afrikanisch. Deswegen haben sie es, glaube ich, auch weggelassen. Auf Englisch ist es klar, er klingt halt so. Ja, auf Englisch spricht er halt einfach, wie er spricht wahrscheinlich. Ja, richtig. Ja, ein bisschen mit Akzent, aber es macht er ganz gut. Ich fand es sehr unpassend, diesen Akzent. Ich war froh, dass sie ihn später weggelassen haben. Sie haben ihn, glaube ich, bei Black Panther haben sie ihn, glaube ich, dann endgültig weggelassen. Cap, dein Boyfriend hat was Schlimmes gemacht. Cap und Bucky, die Liebesromanze. Ja. Die gute alte Baseball-Cap. Ich habe den Film vorhin mit Carla geguckt. Sie hat auch gesagt, wo Peggy gestorben ist. Ja, die Liebe seines Lebens. Und ich gucke sie so, wieso? Nein. Bucky lebt doch noch. Gute Antwort. Ja. Die gute Baseball-Cap und Sonnenbrille klappt immer als Verkleidung. Außer du lässt die Brille weg, Bucky. Dann Klappe zu halten. Nicht so eine verwaschene, schlechte Überwachungskamera-Bild und die erkennen ihn trotzdem. So ein Schwachsinn. Ja, ja. Ein Schlag von Buckys Arm und gute Nacht. Oh ja, holy shit. Den will ich nicht abkriegen, alter Schwede. Wer will das ich schon? Will den Arm haben. Ja. Guter Fight zwischen allen, der auch wo Black Panther dann auch. Oh, Herr Black Panther. Gute Verfolgungsjagd, gute Action, Grand Theft Motorrad. Ja, da hast du das aber genau dieses super. Gehabt, dass sie zeigen wollen, wie stark die Supersoldaten sind. Ja. Du hast ein komplettes deutsches SWAT-Team, warum auch immer da in Bukarest ein deutsches SWAT-Team ist. Ja. Ja, das hat mich auch gewundert, ja. Vor allem, es ist in Wien passiert. Die verfolgen ihn und sind in Bukarest und es ist ein deutsches Team. Das verstehe ich nicht so ganz, aber ist auch egal. Auf jeden Fall kämpft er gegen SWAT-Team zu zweit. Also der Captain und Bucky. Und wie die da aufrollen, mit einer Kraft. Weil Bucky hebt ja auch den Vorschlaghammer, mit dem sie die Tür aufgemacht haben, hebt den einfach auf, ja. Und verkloppt die einfach alle damit. Aber das war so man muss festhalten, komplette Action war geil. In dieser ganzen Action, es ist immer der Cap, der Bucky den Arsch rettet. Ja, ja. Das wird ganz explizit hervorgehalten, Bucky geht ab und ist ein Supermensch, der stärkste und beste, und dann kommt der Cap. Ich fand's halt auch so geil, wo die haben mal ja diesen Teppich da weggezogen, das hat man in den Making-ofs gesehen, wo die ja so schnell gerannt sind, dass die halt, während die gerannt sind, du hast gesehen, die rennen ein Auto, die rennen schneller als Autos, ja, die Jungs. Das ist das, worauf ich die ganze Zeit hinaus wollte. Das ist der Wahnsinn. Die Supermenschen alle auch schneller laufen als Autos, sie schlagen so zu, dass sie durch die Gegend fliegen. Es ist halt so, ich meine, es stört mich nicht, es ist ein Comicfilm, aber es ist, wie sie hervorheben wollten, wie stark die drei sind, das ist schon sehr lustig. Ja. Aber es war schon cool, wo er dann das Grand Theft Motorrad, das... Oh, ja, so, es nimmt einfach das Motorrad in Zeitlupe, dreht er es noch um und es... Aber es hat richtig geil ausgesehen. Ja, ohne Wenn und Aber. Die ganze Verfolgungsjagd, hat Stefan schon gesagt, die ist so iconic, die ist so gut, die ist so spannend, Die macht richtig Bock, die kann ich mir immer wieder anschauen, die ist richtig geil. Ja, super Action. Die ist auch noch null veraltet, muss ich sagen. Nee, gar nicht. Nicht in die Jahre. Nee, absolut nicht. Sieht immer noch gut aus, ja. Und dann sehen wir die beste Szene im Film. Vision, der aussieht wie Steve Jobs am Kochen. Absolut großartig. Oh Gott, yes. Ich habe so herzhaft gelacht wieder. Ah, Vision Flirting noch dazu. Fantastisch. I love it. Es ist halt Paul Bettany, wo du halt in dieser bescheuerten Maske, der aussieht wie Steve Jobs. Ich finde es so geil. Oh, hi Bilbo. Ich meine natürlich einen Martin Freeman. Pepper und Tony machen Pause. Und sie haben ja Bucky gefangen genommen. Das war ja der Plan von Simo. Ja, wer auch immer Simo mal eben kurz da reingelassen hat. Ja. Wie wir schon bei Amazing Spider-Man festgestellt haben, die mit so Sicherheit nimmst die Leute nicht so ernst. Warum? Am sichersten sind die Leute doch, wenn wir so tun, als wäre es unsicher. Ja. Ja, und dann kommt hier der random EMP. Ja, hier, Lieferung für sie. Ja, ich hab doch gar nichts bestellt. Mach das Ding auf. Was ist das? EMP, bam, Lichter gehen aus. Das war für mich tatsächlich das Knight Rider Gadget. Ich kann mit nichts anderem als einem EMP entkommen. Ah, hier. Ich find, per Amazon geliefert. Ja, fantastisch. Ja, voll, ist super. Vor allem fand ich auch so geil. Erstmal Bucky Neustadt Nummer 2. Cap sieht so, Moment, was macht der da? Erstmal zugucken. Let him cook. Oh shit, ich weiß was los. Ich verliere meinen Boyfriend, Bucky. Ich muss schnell helfen. Ja. Ja, ja, genau richtig. Bucky macht ganz schön Aua. Ist ganz schön krass. Ja, ist was halt der Unterschied, ob er halt kann. Bucky ist oder der Winter Soldier. Das Winter Soldier hält er sich halt kein Stück mehr zurück und schlägt einfach Volldampf zu. Ja, Tonys Power Glove, sehr, sehr geil, wo er ihn fast erschossen hätte. Das war eine geile Szene. Ich liebe diese Szene, wo er mit der Knarre auf ihn zieht, schießt und der kann es gerade noch so zur Seite halten. Und siehst halt Tonys Panik und so. Oh, Scheiße! Da ist der Arsch ganz schön zusammengekniffen. Und so. Weil er keinen Anzug dabei hatte, ja. Nee, ich habe nur zwei Reihe an, tut mir leid. Aber auch hier war es, das war ein sehr, sehr geiler Fight. Und Cap hält den Hubschrauber fest, Hashtag Chris Evans Workout Routine. Jesus Christ, Mann. Ich habe es hier America's Biceps genannt, ja. Ja. Das war der Moment im Kino, wo dann völlig zu Recht alle Frauen. Ho, ho, ho, ho. Ja, mal, also, was ist das für ein Bizeps, Alter? Holy shit, Mann. Ja. Also, da siehst du halt echt so, also der muss sich auch bis zum bitteren Ende trainiert haben, der arme Kerl. Ja, die Szene ist ja, die ist ja lächerlich gemacht. Das ist ja wirklich so, wie können wir Chris Evans Bizeps am besten zeigen? Ja. Weil das ist so eine der wenigen Momente im Film, wo er nicht seinen Anzug trägt, wo er nur sein T-Shirt anhat. Das hat er auch nur deswegen an. Wir lassen ihn einen gottverdammten Hubschrauber festhalten. What the fuck, Mann? Das ist halt einfach Fanservice. Ja, aber eine gute Art von Fanservice. Ja. Das stimmt, ja. Dann hat man auch erfahren, was ist Super Soldier Kool-Aid und so der Super Soldier Squad. Und dann hieß es dann, ja, was machen wir jetzt? Ja, ich habe da vielleicht jemanden, der uns helfen könnte. Oh, hi, Tom Holland. Aunt May wird immer jünger. Ich wüsste woher Tony es wusste, dass Peter Spidey ist. Ich hätte es gern gewusst, aber es ist Tony. Er wusste es halt. Es ist Tony. Er hat Geld. Er sagt halt, verfolgt den Jungen und kenne daraus, wer ist. Nein, ich bin nicht Spider-Man, dann schlägt er da oben halt die Dachluke auf oder fällt es ihm und ach ja, Glock. Bist du nicht. Also, wenn du wissen möchtest, woher er es weiß, ihr kennt doch alle diese Sprüche, die wir heutzutage über die superreichen Techies treffen. Mit Bill Gates Chips und sowas. Ja. Das ist Tony. Stimmt, ja. Aber ich finde, Robert Downey Jr. und Tom Holland haben so eine geile Chemistry, die beiden. Aber zu der Szene habe ich mir tatsächlich auch was aufgeschrieben. Woran merkst du, dass Aunt May zu jung ist, wenn du selbst scharf auf sie wirst? Das waren wir danach alle. Das war richtig schlimm. Ich meine, wie alt ist die Schauspielerin zu dem Zeitpunkt? Kann ja höchstens Mitte, Ende 40 gewesen sein, wenn überhaupt. Aber dann über ist einfach die, Tante May ist da einfach zu jung. Ja. Ich glaube, die war über 50 zu dem Zeitpunkt. Sie mag über 50 sein, aber sie sieht aus wie Ende 30. Ende 30. Und sie soll ja auch mehr oder weniger rüberkommen wie Mitte, Ende 30. Ja. Also, holy. Deswegen haben sie es ja in dem ersten Tom Holland Spider-Man ein bisschen hässlicher gemacht. Das ist keine Absicht gewesen. Dann haben sie auch mitgespielt, das fand ich auch super. Tom, was haltet ihr von Tom als Spider? Ja, ich finde, er ist ein guter Peter und ein guter Spider. Er ist ein gutes Zwischending, finde ich. Zwischen beiden. Ja, er ist halt die goldene Mitte, würde ich behaupten, ja. Ich finde es gut und ich finde es auch schön, dass er hier wirklich sehr unerfahren rüberkommt. Und das spielt er super. Das macht er gut, das stimmt. Tom auch in die Karten, dass er halt 10 Jahre jünger aussieht, als er ist. Ja. Der ist, glaube ich, auch der ist auch 35, irgendwie sowas, 33, 35. Ja, zu dem Zeitpunkt war er noch Mitte, Ende 20, aber er sah ja wirklich aus, als wäre er gerade 19 oder so. Aber auch das musst du dann spielen können. Ja, und diese Unsicherheit. Nein. Ja. Das macht er ganz gut, ja. Oh, hi, Clint. Und da kommt die Szene mit Vision am Boden, wo sie halt ihn in den Boden drückt. Fand ich auch sehr, sehr cool. Sharon heißt sie. Cheryl und Cap macht irgendwie keinen Sinn. Der Kuss wirkt sehr gezwungen, wobei die Szene von Sam und Bucky nicken ist eine ziemlich gute Szene. Wo die den so angrinsen, so. Ich glaube immer noch, das hat der Cap selbst gemerkt, in dem Moment, dass das einfach falsch war. Es hat sich nicht angefühlt, es war nicht die richtige Person. Es fühlt sich. Aber merkst du, dass wirklich die Chemistry zwischen Sam und Bucky halt gut ist? So, kannst du deinen Stuhl ein bisschen nach vorne machen? Keine Chance. Keine Chance. Ah, Anthony Mackie. Ich habe übrigens die Twisted Metal Serie gesehen. Okay. War überraschend okay. Absolut. Gut zu wissen. War überraschend okay. Hätte ich nicht gedacht. Sweet Tooth ist der beste Charakter. Hallo, Ant-Man. Hi, Ant-Man. Richtig, ja. Das ist so komplett random. Taucht auch noch hier Paul Rudd auf, den sie irgendwo im Lieferwagen eingefleckt haben. Oh, ich kenne sie. Sie sind Captain America. Ich bin ein Riesenfan. Ich kann ja gar nicht aufhören, ihre Hand zu schütteln. Okay, stell dir vor, du arbeitest in dem Tower von Berlin am Flughafen. In Leipzig. Und siehst einen Haufen kostümierter Heinis, die sich gegenseitig auf die Fresse hauen. Ich fand das super. Ich würde fragen, ob wieder irgendeine Comic-Con ist. Ja, und ich tät oben drücken. Montag. Ich gehe das Leipzig. Wenn es Leipzig war, ob Leipziger Buchmesse ist. Stimmt, ja, hätte sein können. Spider-Man Trailer-Shot. Das war der berühmte Trailer-Shot, wo die Leute damals durchgedreht sind, als das weil das so viel spoilert. Nein, nein, nein, nicht bei Spoilern, sondern die Leute durchgedreht sind. Es war im Gespräch, dass Spider-Man vielleicht auftaucht. Mhm. Und die wussten nicht, wer ihn spielt und wer es ist. Ja, aber dann taucht er im Trailer auf. Ich finde nach wie vor, der hätte nicht im Trailer sein dürfen. Da die Kinos wären exodiert. Ja, das stimmt allerdings, ja. Aber dann wäre es innerhalb von 5 Minuten gespoilert worden. Ja, ist ja egal, aber mir wäre es lieber, wenn du es so erfährst, so durch Mundprobe, du, Spider-Man ist da drin. Warte, was? Ich muss ins Kino. Und ja, nicht so schon im richtig. Trailer, ach, da ist er ja. So bescheuert es auch wirken mag, so cool ist der Fight zwischen den Leuten schon irgendwie. Ich meine, Cap gegen Spidey ist ein Nerdtraum, der wahr wird. Absolut. Oh ja. Es ist super. Well, hey, wo kommst du denn? Queens. Brooklyn. Queens. Sehr, sehr cool. Do you know that really old movie The Empire Strikes Back? Er ist so gut. Ja, Wie alt ist der Kerl? Das macht Tom Holland Spider-Man ja immer wieder. Kennst du die später dann auch? Kennst du diesen alten Film hier, Aliens? Ja, ja. Oh Gott, so geil. Auch wenn er gegen Bucky kämpft und einfach den Arm einfach festhält und Bucky den nicht fallen lässt. Du hast einen Metallarm? Cool. Voll krass. Da merkst du erst, wie stark der ist. Ja, ja. Das ist so krass. Da merkst du erst, wie unglaubliche Kraft der Kleine eigentlich hat. Das ist ja auch wie dann später in den späteren Filmen heißt es ja dann von, wer hat das gesagt? Andrew Garfield sagt halt. Ich habe aufgehört, mich zurückzuhalten, ja, ja. Ja. Stopping my punches. Ja, er hat aufgehört, sich zurückzuhalten. Also, der Kleine kann ordentlich zuhauen. Das siehst du ihn nur nicht an, weil er halt so schmächtig ist. Und er kann halt noch nicht so gut kämpfen, weil er erst ein halbes Jahr Spider-Man ist. Das merkst du auch, dass er dann gegen die erfahrenen Narren nicht so viel Chancen hat, ja. Ja, das merkst du extrem, ja. Aber der Kampf, wie gesagt, war ziemlich geil. Auch wenn es ein bisschen bescheuert wirkt. Aber dass wir dann Giant Man gekriegt haben, weil Ant-Man sich groß gemacht hat. Sehr, sehr geil. Fand ich sehr, sehr cool. Oder als er klein war und bei Tony drin ist, ja. Bei Tony dann in dem Anzug drin war, das war auch sehr, sehr geil. Waffensysteme fallen aus. Was ist hier los, Friday? Wer ist das? Wer ist das? Ja, ich bin's. Ich bin dein Gewissen. Wir haben schon länger nicht mehr miteinander gesprochen. Und Tony komplett ungefasst, dass sich jemand klein machen kann. Aha, okay. Fuck. Wenn noch jemand sehr, irgendeine sehr geheime Supertechnik hat, ist sie gerne willkommen. Aber dann kommt der Aufprall von Rhodey und der war hart. Alter Schwede. Ey, das hat uns alle hart erwischt in dem Moment, ja. Oh ja. Jesus Christ. Ja, was wäre gewesen, wenn Falcon getroffen wäre? Wäre genauso abgeschmiert. Ja. Das war halt auch so. Das war halt auch dieses Vision weiß auch noch nicht, wie viel Kraft er hat oder wie gefährlich er ist. Er ist halt auch erst am Lernen. Naja, ist auch. Ja, ist ja auch der einzige Grund, ja, wo man durchgehen lässt, dass Vision nicht mit allen auf einmal den Boden aufwischt. Ja, Vision ist ein Jahr alt. Er ist ein Superheldenbaby. Er ist ein Jahr alt. Ja. Er weiß doch nicht, er weiß doch schon viel, aber er weiß halt noch nicht, sich zurückzuhalten. Und es ist aber auch gut, dass er so ist, weil das ist ja auch immer der Grund, warum diese übermächtigen Charaktere, wenn sie schon voll im Saft stehen, auf einmal den Dreiviertelfilm verschwinden. Weil ansonsten würden die den Boden aufwischen und der Film wäre nach 5 Minuten vorbei. Du meinst so Leute wie Gandalf? Wo ist eigentlich Gandalf? Ach, der putzt sich gerade die Schuhe. Ja, genau. Das Supermax-Gefängnis gibt es auch in den Comics. Das ist mitten im Meer. Das Raft, sehr, sehr oder? Cool, dass sie das nicht so? Ja, das Raft, richtig. Dass sie das da eingebaut haben, fand ich cool. Wobei, dass Scott da mitmacht, ist recht sinnfrei. Weil Scott hatte sich geschworen, dass er lieber in den Knast geht. Jetzt hockt er im Knast, was sehr, sehr dumm ist, meines Erachtens. Aber gut. Es war so, wir wissen nichts mit dem Charakter anzufangen. Können wir ihn trotzdem reinbringen? Ja, okay. Aber er ist doch der größte Fan. Ja, richtig. Ja. Tony hat immer irgendwo einen Anzug, als er dann geht in dem. Ich mochte noch, wo er dann von einem zum anderen geht und dann so, wo dann eben Scott sagt: Ja, was ist sie. Hank Pym hat schon immer gesagt, vertraue niemals. Er sagt, wer warst du nochmal? Ach komm, tu mir das jetzt nicht an. Ja, Bucky, Cap und Bucky auf dem Weg zu den Flitterwochen. Ich meine natürlich zur Anlage. Mhm. Hashtag I ship it. Ja, wer denn nicht? Ja. Dann kommt eine weitere harte Szene und zwar Tony sieht, wie seine Eltern starben. Und ich kann auch komplett verstehen, dass er dann ausrastet. Ja, yep, Tony snaps. Und dass er dann auch nicht mehr rational krass ist, wie er sonst ist. Dass er einfach nur wütend ist. Und ich mag dann auch später den Satz, wenn er sagt, nein, ich kann nicht verzeihen, er hat Mama getötet. Ja? Ja. Sein Vater ist in dem Moment gar nicht, er gar nicht so schlimm, aber Mama, das war eine Grenze, die er nicht hätte übertreten dürfen. Sein Vater hat er gehasst, sein Vater hasst er einfach nur. Aber er wollte nie, dass seine Mutter irgendwas passiert, deswegen ist... Deshalb snappt er ja auch erst raus, als in dem Video Bucky dann seine Mutter tötet. Ja? Vorher nicht. Ja. Komplett, also in dem Moment kommt richtig raus, Tony ist halt so ein typisch, sag ich mal, Geschäftsbosskind. Sein Vater will es einfach immer nur recht machen, damit Daddy stolz auf ihn ist. Aber seine Mutter, da geht nichts drüber. Ich fand Simo interessant, dass er diese eingefrorenen Supersoldaten erschossen hat. Das ist ein interessanter Move gewesen tatsächlich. Da hat er gesagt, ich will nicht weitere von denen auf der Welt rumliegen haben. Oder auf der Welt rumschwirren haben. Will ich nicht. Deswegen hat er die umgebracht. Nur, er wollte halt, er hat seine eigene Rache, das ist klar, ja. Weil in Sokovia sind ja seine Frau und sein Sohn sind ja gestorben. Und deswegen macht er das Ganze, weil er will die Avengers von innen zerstören. Ja. Und das hat er mit großem Erfolg geschafft. Was er geschafft hat, mit meines Erachtens dem besten Fight im Film. Cap gegen Iron Man und dann auch noch mit Bucky, das war so ein geiler Fight. Ja. Ich fand aber auch das Ende episch. Das Ende war krass, wo er dann sagt, du hast diesen Schild nicht verdient und so weiter. So mein emotional. Vater hat diesen Schild gebaut. Du hast ihn nicht verdient. Ich mochte einfach, dass er den Schild hat und ihn genauso gut hätte köpfen können, aber ihn nur den Arc-Reaktor ausmacht. Ja. Aber auch in dieser Szene kam halt wieder rüber, was Tony von seinem Vater hält. Er ist auf seinen Vater nur stolz, wenn es um Technologie geht. Richtig, ja. Sonst nichts. Und so wurden aus Freunden Feinde. Und Simo ist der erste Bösewicht, der gewonnen hat. Absolut. Mhm. Er hat gewonnen. Er hat das erreicht, was er erreichen wollte. Sehr, sehr krass. Dann wenn Agent Bilbo dann rüberkommt und sagt, wie fühlt es sich an, wenn sie alles verloren haben? Und er sagt, es ist verloren? Verloren? Nein, absolut nicht. Sehr schön, wie dann auch der T'Challa, der hätte den Kerl einfach umbringen können. Hat er nicht gemacht. Er hat davon abgehalten, die Lebenden haben noch Geschäfte mit ihnen. Ja, so leicht kommst du nicht davon. Dann natürlich das beste Stan Lee Cameo. Tony ist ja ein Tony Stank. Tony Stank. ja, das ist Tony Stank. Komm, lass mir das. Das war super. Auf Deutsch hat er einfach Tony Stank gesagt. Finde ich auch nicht schlimm. Ja, nee, das war auch ganz gut, ja. Cap kraucht unter und befreit seine Freunde. Das war auch ziemlich witzig, dass er die Leute einfach rausgeholt hat. Ist halt der Ehrenmove. Ja, ja, richtig. Das zeigt die halt Leute wieder, da dass Cap ein Ehrenmann ist. Ich habe die Leute da reingebracht, also hole ich es auch wieder raus. Steve und Bucky in Wakanda. Da ist Wakanda dann zum ersten Mal. Ja, der Wakanda-Tease dann, genau. Richtig, und am Ende kriegen wir noch ein Spider-Man-Tease, in dem nämlich der olle Tom Holland seine Uhr anfasst, die er da gekriegt hat, und urplötzlich dieses Logo erscheint. Ist das sogar das Logo dann vom Homecoming-Film, ja. Das ist das Logo von Homecoming gewesen, richtig, ja. Meines Erachtens ist der Film immer noch klasse, sehr gute Action, sehr gut geschauspielert, gute Story, von mir kriegt der eine 8 von 10. Da gehe ich auf jeden Fall mit, weil der geht ja 2,5 fucking Stunden. Ja, aber der fühlt sich nicht so an. Darauf wollte ich gerade hinaus, habe so gedacht, es fühlt sich dabei, aber eigentlich, der hat eigentlich keine echten Längen, finde ich. Also es ist jetzt nichts, wo ich da so, also nicht so wie bei Captain America, wo da so die Tanznummer dazwischen ist, wo du denkst, ja komm mal voran, hopp, hopp, hopp, hopp. Nee, es geht immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und deshalb gehe ich mit der 8 gerne mit. Ich gehe tatsächlich nicht ganz mit, ich bin bei einer 7,5. Mhm. Aber ich denke, ich habe die Punkte genannt, weil es ist für mich ein grandioser Film, mit einzelnen Themen, die echt Schwächen sind, weil sie sehr aufgezwungen wirken oder neben dem Charakter für mich. Deswegen kann ich nicht ganz mit der 8 mitgehen, aber du merkst halt die Zeit nicht. Nö, merkst du absolut nicht. Also, der Film ist großartig, wie ihr hört, wir finden den alle immer noch sehr, sehr gut. Es sind halt die Russo Brothers. Sehr schön, wie sie auch immer verschiedene Cameos drin hatten von Leuten aus Community oder aus Arrested Development, die einfach nur irgendwo aufgetaucht sind, sei es als Sicherheitsmann oder sei es sonst irgendwas. Das ist ja witzig. Ansonsten, ich würde sagen, danke Jungs, dass ihr hier wart und mit mir über Captain America Civil War geredet habt. Jederzeit. Immer wieder gern. Und dann verabschieden wir uns und freut euch auf das nächste Mal, wenn es heißt Dr. Strange. Yeah. Dr. Strange. Macht's gut. Bye, bye.